Kundgabe 4701. Empfangen durch Bertha Dodder am 31.07.1949. Erklärung des Stigma. In meinem Leiden und Sterben am Kreuz ist euch ein Beispiel gegeben worden von tiefster Liebe und größter Opferfreudigkeit, das seinesgleichen sucht. Es gibt nun Dinge zwischen Himmel und Erde, die euch Menschen völlig unerklärlich sind, weil ihr nichts wisset von dem Einwirken geistiger Kräfte auf einen Menschen, der solches an sich zulässt, durch seinen Willen, der sich in göttlicher Ordnung bewegt. Und so steht ihr oft vor einem Rätsel, dessen Lösung jedoch einfach ist für den, der in geistiges Wissen eingedrungen ist, für den, der für alles Erklärung findet, die ihm durch seinen Geist geboten wird. Doch selten nur kann eine solche Erklärung aus dem geistigen Reich einem Menschen gegeben werden, weil selten nur das direkte Wirken des Geistes zugelassen, respektive beachtet wird. Denn oft wird als eigene gedankliche Tätigkeit das angesehen, was aber Wirken des Geistes ist. Und selten nur kann sich der Geist im Menschen so offensichtlich kundtun, dass er erkannt und das Ergebnis daher akzeptiert wird. Mein Leiden und Sterben am Kreuz war überaus qualvoll für das Menschliche, das meinen Leib bildete, dass das Opfer des Menschen Jesus alles übertraf, was je als Liebeswirken auf Erden gelten konnte. Und dennoch nimmt die Menschheit fast keine Notiz mehr davon. Sie hat vergessen, weil sie vergessen will. Der Begriff eines Erlösers der Menschheit ist ausgelöscht im Herzen der meisten Menschen. Und wenige nur stellen sich das Leiden des Menschen Jesus vor Augen, ohne es jedoch in seiner Tiefe zu fassen und zu fühlen. Die geistige Welt aber steht dauernd unter dem Eindruck der Erlösung durch Jesus Christus. Das lichtvolle Geistige erlebt alles in der Gegenwart. Es kennt keinen Zeitbegriff. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind für die Lichtwesen eins. Und so erleben sie jederzeit die Kreuzigung Christi und loben und preisen ihn, der durch seinen Tod am Kreuz ihnen den Himmel erschlossen hat, der ihnen zur Anschauung Gottes verhalf, der die große Sünde tilgte, die meine Geschöpfe von mir trennte, Ewigkeiten hindurch. Es drängt die Lichtwesen, die Menschen auf die größte Liebestat aufmerksam zu machen, die je auf Erden vollbracht wurde. Den tiefen Eindruck, den der Kreuzestod Christi immer wieder auf die Lichtwesen macht, möchten diese auch den Menschen vermitteln, und sie stoßen auf Widerstand. Denn die Menschheit ist so unter dem Eindruck der Welt stehend, dass ihr der göttliche Erlöser, Jesus Christus, nur noch eine Fantasiegestalt ist, dass für sie die Darstellung des Erlösungswerkes nur eine Fabel bedeutet und stets mehr und mehr an Glaubwürdigkeit verliert. Das lichtvolle Geistige erkennt die zunehmende Verfinsterung auf der Erde und sucht hier und dort ein Lichtlein anzuzünden. Es sucht den Menschen einen schwachen Abglanz aus dem geistigen Reich zu vermitteln, getrieben von der Liebe zu dem unerlösten Geistigen, das, als Mensch verkörpert, die Erdenlebensprobe nicht zu bestehen droht. Doch der Zugang zum Menschenherzen ist für die Lichtwesen schwer zu finden, denn es muss die Seele ihr Einverständnis abgeben aus freiem Willen, wenngleich der Körper an dieser Willensäußerung der Seele unbeteiligt sein kann. Es muss die Seele im Zustand des Gelöstseins vom Körper, im Schlaf oder in völliger Lethargie des Körpers das Verlangen zeigen nach außergewöhnlicher Kraftzufuhr in jeder Form. Dann ergreifen die Lichtwesen von der Seele Besitz, den sie auch nicht aufgeben, wenn der Körper wieder in seiner gewohnten Tätigkeit in Verbindung mit der Seele ist. Dann wird der Seele von Seiten der Lichtwesen ein Einblick gewährt in das geistige Reich, die davon so beeindruckt ist, dass sich die Eindrücke der Seele auch auf den Körper übertragen. Der Mensch sieht also nicht im körperlichen Zustand geistige Erlebnisse, mit dem Verstand und den Augen des Körpers, sondern nur die Seele ersieht, was sich aber an ihrem Körper sichtlich bemerkbar macht. Die Seele erlebt mit solcher Innigkeit den Vorgang der Kreuzigung Christi. Sie gibt dieses Erlebnis aber nicht dem körperlichen Verstand weiter, so dass also das Denken des Menschen völlig unbeteiligt ist. Der Körper aber durch die seelische Erregung in Mitleidenschaft gezogen wird, dass also der Körper im wahren Sinne des Wortes miterleidet, was die Seele schaut. Es sucht die lichtvolle Welt, die Gedanken der Menschen hinzulenken auf das größte Mysterium im Universum, auf das größte Liebeswerk, ohne dass niemand erlöst werden könnte aus dem Banne der Sünde. Es nehmen die Lichtwesen jede Gelegenheit wahr, wo sie durch einen Menschen zu allen in seiner Umgebung sprechen können. Sie suchen die Aufmerksamkeit zu erregen auch bei jenen, die ungläubig sind und sich eine natürliche Erklärung zu geben suchen. Sie zünden kleine Lichtlein an, die aber doch einen hellen Schein verbreiten, so sie nicht versteckt gehalten oder verlöscht werden durch den Einfluss des Gegners, der alles zu ersticken sucht, was auf die Erlösung durch Jesus Christus hinweiset. Denn der Kampf zwischen Licht und Finsternis wütet immer heftiger, je näher das Ende kommt. Und darum werden sich auch alle Hinweise mehren. Es werden Zeichen und Wunder geschehen und selig, wer diese beachtet und seine Folgerungen daraus zieht. Amen.